Good morning, good morning, good morning, my friends. Oh. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine Freunde. Oh, do you see how easy it is to renew your mind? Siehst du, wie einfach es ist, deine Sinne zu erneuern? Every area of your life. In jedem Bereich deines Lebens. Ask this question. Stellst du diese Frage? How does God think about this? Wie denkt Gott darüber? You know, and then you do it. Und dann machst du es. Look, I'm gonna read you another scripture. Ich lese dir eine andere Schriftstelle. The Apostle of John, which was very close to the heart of Jesus. Der Apostel Johannes, der nahe am Herzen Gottes war. He said in the first John chapter 2 verse 15. Sagte im 1. Johannes 2 Vers 15. He said, do not love the world. And the things of the world. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Well, hang on a minute, Reinhard. Warte mal, Reinhard. You can't love even the things in the world? Kann man nicht einmal die Dinge dieser Welt lieben? You know, is it a scripture that can be so wrongly understood and used? Das ist eine Schriftstelle, die so falsch verstanden und benutzt werden kann. And I think it has been. Und ich denke, das wurde sie auch. You know, by the Franciscan. Durch die Franziskaner. You know, oh, you must not love anything in the world, so we live a life of poverty. Du darfst nichts auf der Welt lieben, also leben wir ein Leben in Armut. Listen to me. Hör mir zu. There's huge things if you use and enjoy the things of the world or if you love them. Da ist ein riesiger Unterschied, ob du Dinge dieser Welt benutzt oder ob du diese liebst. If you love them, they've gripped your heart. Wenn du sie liebst, dann haben sie dein Herz ergriffen. I give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. I had a friend of mine who needed to use a car. Ein Freund von mir musste ein Auto benutzen. So I said, take it. Ich sagte, nimm es. So, you know, they did what they needed to do in town and then came back and made a dent in it. Sie erledigten Dinge in der Stadt, kamen zurück und machten eine Delle in das Auto. You should have seen the stress. Du hättest den Stress sehen sollen. Oh my God, what's gonna happen? What's gonna happen? Oh mein Gott, was wird passieren? So they called me and said, Reinhard, I need to talk to you, I need to talk to you, I have a really big problem. Sie riefen mich an und sagten, wir müssen mit dir sprechen, ich habe ein großes Problem. I said, what's the problem? Ich sagte, was ist das Problem? I lived in an apartment at that time. Damals lebten wir in einer Wohnung here in Brazil. In Brasilien. So they said, well, come downstairs with us. Sie sagten, komm mit uns runter. So we went downstairs to the garage. Wir gingen also runter in die Garage, where all of the cars were, wo alle Autos waren, the whole building, vom ganzen Gebäude. And then, you know, said, look at the problem. I'm so sorry. Und sie sagten, schau, hier ist das Problem. Es tut mir so leid. And I looked at the car that was partially destroyed. It was still drivable, though. Ich schaute das Auto an, das teilweise kaputt war. Es war immer noch fahrbar. And I said, so where is the problem? Und ich sagte, wo ist das Problem? You know, I was looking at the dent and the broken bumper and I said, so where is the problem? Ich schaute die Delle und den defekten Stoßdämpfer an und sagte, wo ist das Problem? But it really confused my friend. Dies hat meinen Freund richtig durcheinander gebracht. You know, I thought maybe they thought I got blind. Sie dachten vielleicht, dass ich blind war. So they showed me, I said, yeah, I see the dent in the car, but I still don't see a problem. Ich sagte, ich sehe die Delle, jedoch weiß ich immer noch nicht, wo das Problem ist. It's a car. Es ist ein Auto. It's a thing of this world. Es ist ein Ding dieser Welt. So I enjoy it, I use it. Ich genieße es, ich gebrauche es. But love is a different story. Aber Liebe ist eine andere Geschichte. So it's really quite simple. Es ist wirklich sehr einfach. We have to understand that everything that is in the world is to be used for our enjoyment, but not to be loved in the sense that it conquers our heart. Wir müssen verstehen, dass alles, was in der Welt ist, zum Vergnügen gebraucht werden kann, aber nicht auf diese Art und Weise, dass es unsere Herzen erobert. You know, even just think about clothes. Denke über Kleidung nach. You know, most people don't dress in a way that is just supposed to be dressed as Christians, but they dress just like the world tells them to dress. Die meisten Menschen ziehen sich nicht an, wie sie sich als Christen anziehen sollten, sondern wie die Welt es ihnen sagt. And it's in most areas of life today there is very little difference between a Christian and non-Christian. Und in den meisten Bereichen des Lebens gibt es wenig Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Just by the way we live our everyday life, people are supposed to know that we are from a different system. Durch die Art, wie wir unseren Alltag leben, sollten wir bekannt sein als Menschen, die von einem anderen System sind. You know, it doesn't take long to figure out that a person is a Brazilian. Es braucht nicht lange, um herauszufinden, dass die Person ein Brasilianer ist. Brasilianer ist. You know, because you know, they eat rice and beans and meat every day. Weil sie täglich Reis, Bohnen und Fleisch essen. And then you go to another country and you see they eat completely different things. Dann gehst du in ein anderes Land und du siehst, dass sie vollkommen andere Dinge essen. This is supposed to be with us as Christians. Dies sollte mit uns Christen so sein. Just as people observe us, they're supposed to quickly figure out we are from a different system. Nur indem Leute uns beobachten, sollten sie schnell herausfinden, dass wir von einem anderen System sind. I really do believe it's a great enemy of the soul if we bow or adapt to the system of this world. Ich glaube wirklich, dass es ein großer Feind unserer Seele ist, wenn wir uns dem System dieser Welt beugen oder es annehmen. Tomorrow I'm going to give you 7 different things. Morgen gebe ich dir 7 verschiedene Dinge, that a Christian is supposed to know. Die ein Christ wissen sollte. You know, like a Christian should know this, a Christian should know that. Wie ein Christ sollte dies wissen, sollte das wissen. And they all have to do with being a part of the system of this world. Und alle haben damit zu tun, ein Teil des Systems dieser Welt zu sein. So remember. Erinnere dich. If you love the system of this world, you've become an enemy of God, and now this love is an enemy of your soul. Wenn du das System dieser Welt liebst, wirst du ein Feind von Gott und diese Liebe ist ein Feind unserer Seele. You know, I dream of a church that is known as the real church. Ich träume von einer Kirche, die als echte Kirche bekannt ist. Because they will not bow to the system of this world. Weil sie sich dem System dieser Welt nicht beugen wird. Listen. Hör zu. I'm going to give you my private opinion here. Ich gebe dir hier meine persönliche Meinung.